Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 29. Die Nachfolger Hanochs. Und siehe, da erhob sich noch einmal der Pharak und sprach: Sieh, Bruder Tahirak, Gott und alle freien Geister können das Geschehene in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten nicht mehr ungeschehen machen. Umso weniger können es wir schwache Menschen. Denke selbst, wenn es nur irgendeinen Funken göttlicher Weisheit bei einem Menschen gibt, ob diese nicht so urteilen und also reden müssten. Dieser Mensch hat gefehlt, gewaltig, aus seiner böswilligen Erkenntnis, da er nicht hatte Gnade von oben und war blind in seiner Selbstsucht zu seinem größten und aller ihn berührenden Schaden. Nun aber kam durch die Barmliebe Gottes ein heller Blitz, begleitet vom starken Donner, von oben und machte ihn sehen seine ganze Verworfenheit und hören die Unzahl seiner Gräuel. Und nun finge dem Menschen an zu bangen, und er würde dann bereuen ernstlich all sein Böses tun aus dem Grunde seines Herzens und würfe somit alle seine Bosheit von sich und gäbe auch seinen Willen gefangen der Gnade Gottes. Sage mir, was würdest du da selbst tun einem solchen? Klammer auf, Antwort: Vergeben und ihn ansehen, als hätte er nie gefehlt. Und große Freude haben, dass ein so weit Verirrter sich wieder gefunden hat und gefunden hat, einen Ausweg aus den Kerkern des finsteren Wahnsinns zum Lichte der göttlichen Gnade, Klammer zu. Du hast recht und richtig geantwortet, so du doch nur ein Mensch bist. Und wie viel mehr aber wird der allerweiseste Gott als der Urgrund aller Wahrheit und Liebe diese Richtigkeit billigen, da er am besten weiß, wie und wodurch und warum wir so oft gefehlt haben. Nun denn wisse, wir lieblosen Menschen richten unsere verirrten Brüder nach der Anzahl der Verbrechen, ob da Reue oder keine Reue da war. Gott aber richtet aus seiner Liebe und Weisheit keine begangenen und bereuten, sondern nur die begehenden und unbereuten Fehltritte. Obschon das Geschehene nie vergehen wird, sondern aufbewahrt bleibt in der unvergänglichen Erinnerung Gottes als ein dunkler Fleck auf der Linie unseres Lebens. Aber gerichtet wird die Linie nicht im Anfange noch in der Mitte, sondern am Ende, da dieselbe wächst und sich verlängert entweder gerade nach der Liebe und dem Rechte aus ihr oder ungerade und krumm nach der Bosheit und aller Ungerechtigkeit aus ihr. Und siehe, so hat die Kraft der Weisheit aus Gott nun auch gerade gemacht deine Krummheit. Und so sollst du dich nicht selbst richten, sondern von nun an in der geraden Richtung deine Lebenslinie verlängern, hin zum wahren Gott in aller Treue und Gerechtigkeit und dich öfter umsehen nach der von Gott nun gerade gemachten Linie, damit du für der nicht abweichest von der geraden Richtung, da du dann leicht entdecken wirst irgendeinen Abbug, um also gleich auszugleichen denselben mit der Gnade von oben, die dir dann erleuchten wird, das große Ziel deines Lebens im Reiche der ewigen Liebe und alles Lebens aus ihr. Und nun geh, übernimm in aller Treue, was dir geboten ist vom Hanoch, und sei eingedenk dieser meiner Rede, so auch ihr übrigen allesamt mit mir, dem Grausamen, und seid Brüder Hanochs, Brüder unter euch und Brüder des zu leitenden Volkes nach dem Willen Gottes, dem mächtigen, kräftigen, starken, allerweisesten und liebevollsten. Amen. Und auf diese Schlussrede erhoben sich alle und verneigten sich gegen Pharak und sprachen: Pharak, du Weiser aus der alten Weisheit Gottes, wir erkennen nun alle deine große Macht und unbegreifliche Einsicht in allen Dingen, obschon wir nicht einsehen, wie du dazu gekommen bist, so wollen wir aber doch tun, wie du es für gut und recht findest, weil wir sehen, dass deine Weisheit auf Liebe beruht, die niemand den Kürzeren ziehen lässt, wenn man noch dazu wandeln will, ihre sanften Wege. Was wir nun alle tun werden und wollen aus deiner und nach deiner Weisheit. Und du aber sieh, dass du auch den Hanoch zurechtbringest wie uns. Amen. Und siehe, da verließen alle ihre Plätze und begaben sich in ihre Städte und taten da nach dem Rate Pharaks weise und gut. Und es frohlockte alles Volk unter ihrer Leitung. Und als Pharak nun auf ähnliche Weise leicht auch bekehrt hatte den Hanoch, da stand der Hanoch auf und ergriff die starke Hand Pharaks und sagte: O Bruder, du hast wahr gesprochen und wohlgetan, denn wo ein Geschöpf lebt, da ist auch noch Liebe und Gnade von oben zu erwarten, wie bei mir, nur im Tode hat alles aufgehört. Nun lebet noch alles, so lässt sich auch noch vieles wieder gut machen. Daher will ich alle Wunden wieder heilen, die meinen Völkern sind geschlagen worden, und das alles an deiner weisen Bruderseite, die da durch so große Einsicht vermocht hat, ein so großes Unglück abzuhalten von mir, dem arg Betrogenen, und so auch vom armen, betrogenen Volke. Und siehe, so ging dann diese nun etwas bessere Regierung mehr denn 500 Jahre so wellenförmig fort, auch selbst noch unter den Söhnen, das heißt Kindern und Kindeskindern Hanochs, als da waren sein jüngster Sohn Irad, in Klammern der Heftige, als Schüler Pharaks, regierend 100 Jahre, dessen jüngster Sohn Mahujel, Klammer auf, der Fatalist oder Schicksalsprediger, Klammer zu, auch regierend 100 Jahre, dann dessen jüngster Sohn Methusael, Klammer auf, der Zielstecker und Erfinder der Natur und ihrer Kräfte, Klammer zu, regierend 110 Jahre, und endlich dessen schon beinahe ganz meiner vergessenen Sohn Lamech, Klammer auf, der Erfinder der Todesstrafen, die unter seiner Herrschaft vorzüglich gang und gäbe wurden, Klammer zu, regierend 200 Jahre. Aber siehe, bei Lamech muss ich ein wenig länger verweilen, damit ihm alles Herrschertum aufhört und die Abgötterei und die Mammonie an seine Stelle treten, so auch die verfluchte Naturphilosophie als das größte Meisterstück der grenzenlosesten Schlangenbosheit. Und siehe, Lamech war eigentlich vermöge seiner Mittegeburt nicht berechtigt zu herrschen, da nach der urherkömmlichen festgesetzten Sitte nur der jüngste Sohn und nur im Sterbe oder sonstigen Unglücksfalle dann der Erstgeborene und stöbe auch dieser erst der Mittelbürtige berechtigt war zur Übernahme der Regierung. Nun aber lebte noch ganz wohl Methusaels ältester Sohn Joret, Klammer auf, der geheime Weise nach der Art Pharaks, des schon lange Verstorbenen, Klammer zu, und dessen jüngster Bruder Heil, Klammer auf, getreuer Schüler Jorets und rechtmäßiger Herrscher, Klammer zu. Und siehe, Lamech aber, ein roher, finsterer, ehrsüchtiger, meineidiger Mensch, der sich ganz wohl für seinen Ehrgeiz herausphilosophiert hatte, dass er gleichermaßen berechtigt sei zu herrschen, ergrimmte in sich über die alte Sitte. Und da er auch noch dazu umgeben war von einer gleichgestimmten, bösen Spießgesellenrotte, so hielt er einmal, als gerade durch den Tod Methusaels die Zeit des Regierungsantritts Heils herbeigekommen war, in dieser herrschsüchtigen Hinsicht eine arge Ratsversammlung, um zu erforschen, was da zu tun sein möchte, um seinen bösen Zweck sicher zu erreichen. Und siehe, einer, der da hieß Tataha, Klammer auf, das ist ein Blutdürstiger, auch ein Bluthund, Klammer zu, gab ihn den grausen Rat sagend, wir sind unsere 77 an der Zahl, stark wie die Bäume, verwegen wie die Tiger, mutig wie die Löwen und grausam wie die Hyänen. Und du aber bist ein Meister von uns allen, so glauben wir, es solle dir nicht schwer werden, mit einer tüchtigen Keule in der Hand Joretz Weisheit ein Ende zu machen im Walde, dort nächst den Bergen, da wir letzthin die Tiger jagten. Und hat dann irgendeine gefräßige Hyäne seine Knochen zermalmt mit ihren scharfen und starken Zähnen, so kannst du hernach aus Dankbarkeit zum Konfekte auch noch den Buben heil hinzuwerfen, was für diese hungrigen Waldbestien eine willkommene Mahlzeit sein wird. Dann sagen wir dem Volke, dass sie auf einer Hyänenjagd in zu großem Vertrauen auf ihre geheime Weisheit, also mit Tollkühn, im Gebirge von den Hyänen zerrissen und gefressen worden sind. Und da du dann, der alleinige rechtmäßige Nachkomme Kains, Hanochs, Irads, Mahuels und Sohn Methusaels bist, wer wird dir dann noch die Herrschaft und die Regierung streitig machen? Nun, Lamech, was meinst du? Ist der Rat nicht wie kein anderer sicher zum Ziele führend? Geh und handle, wir sind dir zur Seite und der Erfolg ist außer Zweifel. Und siehe, dieser Rat kam dem Lamech wie gemessen recht und er suchte noch am nächsten Tage Gelegenheit dazu, fand sie auch bald mit Hilfe der Schlange. Da er bemerkte, dass Joret mit Heil nach dem Forste froh wandelte, so ging er schnell andererseits mit seiner Spießgesellenrotte nach dem Forste und erwartete daselbst hinter den dichten Bäumen die beiden Brüder. Und als diese vollends im Walde sich befanden, stürzte er plötzlich auf Joret, erschlug ihn auf einen Streich und tat mit dem Heil nach dem Rate Tatahas. Und siehe, den beiden aber geschah dieses deswegen, weil sie stolz auf ihre Weisheit geworden waren, da sie als Fürstensöhne vergessen hatten, dass die wahre Weisheit nur in der größten Demut besteht und dass, sobald diese hinten angesetzt wird, auch Weisheit entweiht. Und da das bei ihnen der Fall war, so war ihnen auch nicht zu raten, noch zu helfen, ohne ihre Freiheit notwendig verletzen zu müssen, was ich nicht tun kann, auch nur im Allergeringsten, da der geringste Teil der Freiheit unendlich höher steht als alles Natur- und Leibesleben aller lebendigen Wesen der Erde. Daher auch die zugelassene Macht in Kriegen, wenn auch nur eines einzigen Menschen Willens und Tatenfreiheit wegen. Dieses sei auch dir, mein ziemlich tüchtiges Rüstzeug, eine Warnung, so du dich übernehmen mögest, Klammer auf, weder heimlich noch weniger offenbar, Klammer zu, vor deinen Brüdern, da ich dir gegeben habe die Gabe der Weisheit. Denn siehe, so du unzüchtig würdest, oder stehlen in der Not, oder schwelgen und lumpen wie immer, so oder so, dann würde diese Gabe seltener Art bei den Menschen schwach werden in dir. Würdest du aber darauf stolz werden, dann würde ich dir allsogleich nehmen, dich nackt lassen und verlassen im Walde des Irrtums, und da würden dann die reißenden Bestien herbeikommen, dich verzehren, dass endlich nichts mehr von dir übrig bliebe als ein schlechter Name. Siehe, In der Demut hast du es erhalten, in der Demut musst du es behalten, und in aller Demut musst du es auch an alle Brüder wiedergeben. Ende dieses Kapitels.